Bevor es losgeht, kurz etwas Werbung in eigener Sache. Ab sofort streame ich täglich auf Twitch, von Montag bis Freitag zwischen 18 und 22 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn du vorbeischaust. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Bleilo. Öffentlich-rechtliche Dokus und Beiträge haben in der Vergangenheit in den meisten YouTube-affinen Kreisen nicht unbedingt für Begeisterungsströme gesorgt. Ich habe mir ein Video von Arte angeschaut, das nun vielleicht alles anders macht und uns zeigt, dass objektiver, informierender Journalismus nicht der Vergangenheit angehört. Werfen wir also den Altballast ab und versuchen mit neutralem Blick ihren Beitrag zur Gleichberechtigung im Sport zu betrachten. Film ab. Die deutschen und französischen Fußballfrauen zum Beispiel stehen den Kerlen in nichts nach, zieren aber selten das Cover von Sportmagazinen und verdienen nur ein 1/15 des Gehalts ihrer penistragenden Kollegen. Ay caramba, 48 Sekunden im Video und schon wird recht deutlich, dass wir es mit einem ziemlich ideologisch gefärbten Beitrag eines öffentlich-rechtlichen Senders zu tun haben. Hände hoch, wer überrascht ist. Was? Keiner? Also dann erstmal zur Wortwahl. Penistragende Kollegen. Wie immer kann man das alte Spiel spielen und die Geschlechter tauschen und sich dann fragen, ob ihr den Begriff vagina-tragende Kolleginnen unter Umständen als sexistisch einstufen würdet. Aber da kann man natürlich nur mutmaßen. Zweitens. Die deutschen und französischen Fußballfrauen zum Beispiel stehen den Kerlen in nichts nach. Wrong. Wrong. Wrong. That is wrong. Oder zumindest hätte man an der Stelle mal erwähnen können, dass letztes Jahr die Frauenfußballnationalmannschaft der USA, die übrigens von FIFA auf Rang 1 der Weltrangliste eingestuft wird, gegen eine Herrenmannschaft verloren hat. Gut, das Ganze war vermutlich eine Eliteauswahl an männlichen Ausnahmeathleten, die alle zusammen in ein Team gesteckt worden sind. Was? Gegen den FC Dallas? Gut, die Herren haben aufgrund ihrer Erfahrung dann routiniert. Was? Gegen die U15? Also 14-Jährige? Gut, dann war das Ganze vermutlich relativ knapp und ein Glückstreffer hat die Partie entschieden. Was? 5:2? Uff, daraufhin erstmal ein Belasto. Und nein, das war keine einmalige Sache. Manch einer wird vielleicht die Aussagekraft von Testspielen in Frage stellen wollen, aber es gibt dazu auch sportwissenschaftliche Untersuchungen, deren Messdaten beispielsweise nahelegen, dass Frauenfußball im Vergleich zu Männerfußball ein Drittel langsamer ist. Also hätte man das an dieser Stelle fairerweise erwähnen müssen. Zumindest, wenn man ein ehrliches Bild präsentieren möchte und nicht bloß ein ideologisches Narrativ pushen will. Fragen Sie Google mal nach Sportlerinnen. Prompt gibt es Bilder von knapp bekleideten Mädels. Gleich mal googeln, Sportlerinnen. In der Tat, viel Haut und trainierte Körper. Guter Punkt, kommt schon etwas sexistisch daher. Googeln wir mal Sportler. What? Da sind ja auch oberkörperfreie, trainierte Muskelpakete. Aber gut, kurz Real Talk. Die Posen, in denen die Frauen dargestellt werden, sind schon teilweise etwas sexualisierter als die der Herren. Bezugsgröße bleiben immer die Männer. Egal, was wir Frauen machen. Eigentlich bleibt die Bezugsgröße meistens einfach der beste oder bekannteste auf einem Gebiet. Marco Marin wurde zum Beispiel als deutscher Messi bezeichnet. Nach eurer Logik könnte man daraus schließen, Bezugsgröße bleiben immer die Argentinier, egal was wir Deutschen machen. Wir haben einige Themen vorbereitet, denn was die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern im Sport anbelangt, gibt es echt noch viel zu tun. Also die massive Unterrepräsentation von Sportlerinnen in den Medien ist da nur ein Beispiel. Dem Sport- und Medienwissenschaftler Jörg-Uwe Nieland zufolge befassen sich 85% aller deutschen Sportberichte mit den Herren. Okay, hier müsste man sich wohl genauer angucken, wie das alles zustande kommt und sich einen Haufen Fragen stellen. Wie viele Tickets werden für die jeweilige Veranstaltung verkauft? Wie relevant ist sie sportlich oder medial? Haben Leute Interesse an diesem Bericht? Wie beeinflusst sie die Quote? Es gibt unzählige Faktoren, die hier leider nicht näher beleuchtet werden. Wenn berichtet wird, das scheint leider ein allgemeines Phänomen zu sein, dann oft sexistisch. Da steht dann weniger oder steht selten eigentlich die eigentliche Leistung im Vordergrund. Ja, vielmehr geht es um eine pralle Oberweite oder den knackigen Hintern. Falls im Kontext einer Sportberichterstattung ausschweifend über die körperlichen Vorzüge der Athletinnen geredet wird, fände ich das schon relativ befremdlich und um ehrlich zu sein, würde auch sagen, dass das eher weniger klar geht und die Leistung deutlich im Vordergrund stehen sollte. Hier hätte ich gerne ein paar Beispiele gesehen, um das richtig einordnen zu können. Hinzu kommt, dass man Frauen oft körperlich nicht so viel zutraut. Ja, uff, Belastung die zweite. Werfen wir mal einen Blick auf den Mikrozensus von 2009 und gucken, wie dieser Eindruck zustande kommen könnte. Männer sind im Durchschnitt 1,78 Meter groß und wiegen 83,4 Kilogramm. Frauen sind 1,65 Meter groß und wiegen im Durchschnitt 68,1 Kilogramm. Natürlich gibt es Stärkere bei den einen und Schwächere bei den anderen. Aber man kann recht sicher sein, dass zum Beispiel von 100 Menschen die kräftigste Person ein Typ ist. Das kann man eigentlich recht nüchtern und wertfrei an dieser Stelle festhalten. Zumindest, wenn man ein ehrliches Bild präsentieren möchte und nicht bloß ein ideologisches Narrativ pushen will. Bei der Bezahlung liegen Sportlerinnen weit abgeschlagen hinter den Sportlern. In diesem Bereich ist die Ungleichbehandlung himmelschreiend. Bei der Bezahlung in diesem Bereich kommt es ultra hart auf Leistung an, aber auch auf Marketability. Wie viel lässt sich zum Beispiel mit Trikotverkäufen erzielen? Kommen Leute ins Stadion, um die Person zu sehen und so weiter und so fort. Dass es Kapitalismus in Reinform, den Geburtsmerkmale wohl total egal sind, solange sich Geld in rauen Mengen verdienen lässt. 2018 ist ein besonderes Jahr. Im Ranking der 100 bestbezahlten Sportler der Welt des US-Magazins Forbes ist keine einzige Sportlerin vertreten. Was ich eben gesagt habe, es wird das am besten bezahlt, was sich am besten verkaufen lässt und wonach die meiste Nachfrage besteht. Ronda Rousey hat zum Beispiel 2015 mehr in der UFC verdient als ihre männlichen Kollegen, weil sie am meisten gefragt war, einen Hype hatte und die Pay-Per-View-Verkäufe in die Höhe trieb. Selbst Fachleute waren übrigens sportlich von ihr beeindruckt. Gender Pay Gap, Pay Gap, Pay Gap. Gender Pay Gap. Hashtag triggered. Ganz ehrlich, bei unterschiedlicher Leistung mit solchen mittlerweile klassischen Kampfbegriffen zu arbeiten, ist schon recht fragwürdig. So fragwürdig, dass man sich vielleicht überlegen sollte, ob man die Dinge vielleicht aus mehr als einer Seite betrachten sollte, um nicht bei jedem Unterschied eine Ungerechtigkeit zu vermuten. Ihre Rahmenbedingungen sind also schwieriger. Und das schlägt sich natürlich in ihrer Leistung nieder. Sportlerinnen mussten nicht nur auf dem Spielfeld kämpfen, sondern auch außerhalb, gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und Stigmatisierung. Frauen haben also einen zeitlichen Rückstand im Sport. Deshalb ist die Ungleichheit heute noch so ausgeprägt. Warum belastet es heutige Mädchen, wenn früher etwas nicht erlaubt war, aber sie heute gleichberechtigt sind? Vor 300 Jahren wurden meine Vorfahren auch von einem grausamen König unterjocht. Deswegen habe ich heute trotzdem keine Probleme damit, in einer Demokratie zurechtzukommen. Schwarze wurden in den USA auch unterdrückt. Trotzdem gibt es heute viele erfolgreiche Sportler of Color. Falls es also einen Zusammenhang gibt, kann er auf keinen Fall so monokausal sein, wie es hier dargestellt wird. Gendersysteme. Da geht es um gesellschaftliche Weichenstellungen ab der frühesten Kindheit. Die guten alten Gendersysteme und Weichenstellungen ab der frühesten Kindheit. Gibt es auch alles. Was es allerdings auch gibt, ist Sexualdimorphismus, was schon bei der Betrachtung von Körpergröße und Gewicht aufgefallen sein sollte. Es gibt ein bekanntes Experiment über das Verhalten von Kleinstkindern, die noch nicht gesellschaftlich beeinflusst worden sind. Bei diesem Experiment wurde den Kids ein Gesicht und ein technisches Objekt gezeigt und gemessen, wie lange etwas angesehen wurde. Es wurden statistisch überzufällige Unterschiede zwischen den Geschlechtern festgestellt. Und ratet mal, wer eher auf das technische Objekt geguckt hat und wer eher auf das Gesicht. Man kann also festhalten, dass es abseits von Gendersystemen und Weichenstellungen biologische Komponenten gibt, die man nicht einfach außer Acht lassen sollte, nur weil sie einem nicht in den Kram passen. Beim Sport ziehen Männlein und Weiblein selten gemeinsam an einem Strang. Wer gemischtgeschlechtlich sporteln will, muss auf ein paar wenige Reit- und Segelsportarten ausweichen. Probiert Ultimate, eine Art Diskus, oder spielt Korbball auf Holländisch. Wieso auch nicht? Hey, ihr habt Quidditch bei den gemischten Sportarten vergessen. Aber davon abgesehen gibt es kaum gemixte Sportarten, um es möglichst fair zu halten. Was ansonsten passieren kann, kann man sehen, wenn zum Beispiel Transgender-Personen ihre jeweilige Sportart dominieren. Klar, Männer haben mehr Testosteron als Östrogen im Blut als Frauen. Klar, Testosteron ist das Hormon, das die Muskelkraft steigert. Aber der Leistungsunterschied zwischen Männern und Frauen ist mit den Jahren weniger geworden. Seit den 90ern liegt er stabil bei 10% in praktisch gleichen Wettkämpfen. Erstmal schön, dass ihr Hormone überhaupt noch erwähnt. Dem Thema hättet ihr euch etwas mehr widmen können, wenn ihr mich fragt. Und ich weiß zwar nicht, wo ihr die 10% hernehmt, aber selbst wenn diese Zahl stimmt und vielleicht niedrig klingt, macht sie im Spitzensport eine Menge aus. Gucken wir uns mal das Ergebnis des 200-Meter-Laufs der Olympischen Spiele 2009 der Herren an. So, Also Usain Bolt war der Erste mit 19,19 Sekunden, was Weltrekord ist. Gehen wir mal davon aus, dass er 10% weniger Leistung bringen würde. Das heißt im Fall eines Sprinters wohl am ehesten, dass er langsamer ist. 10% von 19,19 sind etwa 1,9 Sekunden. Addieren wir diese auf seine Ursprungszeit, hätte er 21,09 Sekunden gebraucht, um ins Ziel zu rennen. Mit diesem niedrig klingenden Leistungsunterschied wäre er kein Weltrekordhalter, nicht auf Platz 2, 3, 4 oder 5 gewesen, sondern letzter in diesem Rennen, bei dem 2009 mit 20,68 Sekunden David Alerte den 8. Platz belegt hat. Der vermeintlich geringe Unterschied zwischen 19,19 Sekunden und 20,68 Sekunden, was, wenn ich jetzt nicht komplett den Dreisatz vermasselt habe, etwa 7,7% entspricht, sorgt also dafür, dass der eine Athlet grob geschätzt 800.637 Mal so viel verdient wie der andere. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Usain Bolt kennt und David Alerte nicht, ist etwa genauso hoch. Jungs, wir sind euch auf den Fersen. Ihr seid Jungs auf den Fersen? Hashtag Stalker Alert. Spaß beiseite, ihr solltet Männer auf den Fersen sein. Spaß beiseite, wer wen auf den Fersen ist, sollte überhaupt nicht so die große Rolle spielen und dieses Jungs gegen Mädchen Ding sollte man doch eigentlich spätestens mit 11, 12 abgelegt haben. Wenn man für Gleichbehandlung wirbt, sollte man nicht so eine Engel aufmachen, die suggeriert, dass man in unterschiedlichen Teams spielt. Ein Argument der Leute, die sich gegen Frauensport im Fernsehen wehren, ist ja, dass Frauen weniger spektakuläre Leistungen bringen würden. Das ist ein gutes Beispiel für sexistisches Denken. Die Männer werden pauschal über die Frauen gestellt und das wird für unumstößlich erklärt. Aus biologischer Sicht wissen wir heute, wie viel Vielfalt es gibt. Sowohl bei Frauen als auch bei Männern gibt es eine enorme Bandbreite an körperlichen und hormonellen Dispositionen. Klar gibt es eine Bandbreite, aber wenn der schnellste Mensch der Welt eine Frau wäre, würde das durchaus als spektakuläre Leistung anerkannt werden. Wenn Sie so erzählen, muss ich sofort an den Sportunterricht in der Schule denken. Jede von uns erinnert sich an diese Momente, wo man sich völlig allein fühlt oder sexistischer Gewalt ausgesetzt ist. Als ich die Doku gesehen habe, fand ich schon, dass das hier recht plötzlich reinkam. Ich hoffe, ihr musstet keine sexistische Gewalt im Schulunterricht ertragen. Also, ernsthaft jetzt. Falls das ein ernsthaftes Problem ist, muss man da natürlich was dran machen. In Norwegen haben die Fußballteams in der Nationalliga beschlossen, dass Frauen und Männer das Gleiche verdienen sollen. Gleichwertige Arbeit soll auch gleichwertig bezahlt werden. Da bin ich schon generell dafür. Die Frage ist halt nach wie vor, inwieweit sich das auf ein Feld anwenden lässt, in dem im Schnitt ein großer Leistungsunterschied besteht und vieles von der Marketability abhängt. I'm a woman. Phenomenally. It's in the reach of my arms, the span of my hips, the stride of my step, the curl of my lips. It's the fire in my eyes, the flash of my teeth, the swing in my waist, the joy in my feet. Because I'm a woman. It ought to make you proud. Ja, stolz sein auf angeborene Merkmale, für die man nichts getan hat und für die man nichts kann und die etwa 50% der Weltbevölkerung besitzen. Bin sicher, die Macher der Werbung fänden auch Männerstolz oder zum Beispiel White Pride Dufte. Alles in allem eigentlich das kleine 1x1 aus dem Gender-Bingo-Heft. Die meisten Punkte hat man schon oft so oder so ähnlich gehört. Schade eigentlich, denn vermutlich gibt es bei dem Thema tatsächlich Redebedarf. Insbesondere wenn es um sexuellen Missbrauch geht, was gegen Ende des Beitrags noch ein Thema war. Hier leidet das Ganze allerdings viel zu sehr unter Confirmation Bias, sachlich informierende Berichterstattung, Fehlanzeige. Dass nach wie vor Rundfunkgebühren in klar politisch motivierte Berichterstattungen fließen, ist irgendwie schon öde, aber nun auch leider nichts mehr Neues. Also Leute, denkt dran. Miteinander statt gegeneinander, macht Sport, wo ihr Bock drauf habt, fuck Sexism und bleibt logisch.